Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt Dari und zitiert die Verse aus der Edda. Besitz stirbt, Sippen sterben, du selbst stirbst wie sie, eines weiß ich, das ewig lebt, der Toten Tatenruhm. Walter Dari war Hitlers Landwirtschaftsminister. Er selbst ist der klarste Beweis dessen, was wir hier über die Rasse als Ideal erklärten, was er für die Menschen germanischer Abstammung seines Jahrhunderts zu erreichen suchte. Dari ist ein französischer Name. Er kam in Argentinien zur Welt. Seine Eltern waren zu Ende des vergangenen Jahrhunderts in dieses Land gekommen. Der Name ist hugenottisch, wie der vieler anderer, die nach dem Massaker an den Protestanten germanischer Herkunft in Frankreich in der sogenannten Bartholomäusnacht nach Preußen und auch nach Amerika geflohen waren. Die Familie meiner Frau, Roselotte, ist auch hugenottisch, die Bretagne in Richtung Schweiz, Argentinien und Chile verlassen hatte. De Gaulles Minister Cuvier de Morville war ein blonder hugenottischer Riese. Walter Dari wurde 1895 geboren, hatte in England Landwirtschaft studiert, wo ihn der Erste Weltkrieg überraschte. Er hat sich stets als Deutscher gefühlt und nach Hitlers Machtübernahme wurde er dessen Landwirtschaftsminister, ein Amt, das er bis 1942 ausgeübt hat. Er war es, der die Wissenschaft der Biopolitik, Blut und Boden in ihrer ganzen Ausdehnung angewandt hat. Er war praktisch ihr Schöpfer, ihr genialer Verwirklicher im Dritten Reich. Freund und Mitarbeiter Darés ist Professor Hans Günther gewesen, der hier oftmals genannte Ethnologe. Seine Theorien wurden in den alchemistischen und esoterischen Laboratorien der SS angewandt, dazu bestimmt das Opus Alchimicum zur Umwandlung des Vira in Divia, des Helden in den Übermenschen, in den Sonnenmenschen, den totalen Menschen, den absoluten Mann und die absolute Frau, den göttlichen Menschen zu erzeugen, die Begegnung mit dem Gral. Über dieses Thema der Einweihung der SS und das Sangreal, des königlichen Blutes, werden wir im vierten Teil dieses Buches ausführlich berichten. Dass Körper und Seele eins sind und auch die Natur in ihrer solidarischen und magischen Übereinstimmung mit dem so einbezogenen Menschen soll nicht heißen, dass der Menschenheld, der Vira, nicht danach trachtet, sie verändern zu können, indem er sie verwandelt. Den natürlichen Menschen in den Sonnenmenschen, in den Übermenschen. Ein Prozess, der nicht darwinistisch ist, da es eines Sprunges bedarf, in die Leere, in die schwarze Sonne, einer Veränderung oder Verwandlung. Eine Runde zurück in das polare Zeitalter, gleichzeitig und synchronistisch mit einem Wechsel der Pole und einer Wiedererrichtung der Erdachse. Damit ändert sich die körperliche Form, die rund wie ein Stern wird. Es ist das Zeitalter der sechsten Sonne der Mayas. Und das ist möglich, weil die natürlichen Gesetze nur eine schlechte Gewohnheit der verkommenen Dinge sind. Es gibt solche Gesetze nicht, sagte Nietzsche. Oder es gibt Welten, in denen andere Gesetze herrschen. Symbol anderer Symbole. Die Dinge kommen auf uns zu, begierig sich in Symbole zu verwandeln. Und weil der Sprung sich in ein Universum außerhalb aller Universen jenseits des Kreises der Kreise vollzieht. Jenseits des Archetypus. Ein nicht geträumter Traum, nicht einmal von den größten Utopisten, fügte derselbe Nietzsche hinzu. Eine nicht vorhandene Blume, obwohl viel wirklicher als alle Blumen der Gärten dieser Welt, dieses Kreises. Um den Übermenschen zu schaffen, war die Arbeit eine magische, zweifellos. Ausgehend von der striktesten Eugenik und dem Respekt vor den Erbgutgesetzen von Mendel, handelte es sich darum, die Ideo-Variation, den Gedankenwechsel zu erreichen, auf das Ideoplasma, das Gedankenplasma einwirkend, über eine mächtige Idee, erhalten von einer Weltanschauung, die sich bereits im originalen genetischen Plasma des Ariers befindet, als stillschweigende, verborgene Möglichkeit aufgrund der göttlichen hyperboreischen Verkörperung in der Stradivari, die dafür vorbereitet und gestimmt wurde, sodass es für den Menschen einer anderen Rasse nicht möglich ist. Das heißt, dass außer für den nordischen Arier eine Verwandlung in den Übermenschen, in den Sonnenmenschen, vom Vira in Divya unmöglich zu erreichen ist, mehr noch, es wird nicht einmal erstrebt. Die Umwandlung, der Sprung, die gleichzeitige und solidarische Verwandlung der Erde, der natürlichen Gesetze, der verdorbenen Gewohnheiten ist ein Zwang und eine Möglichkeit, die nur im Arya göttlicher Abkunft, der heute mit seiner Erde involutioniert ist, vorhanden. Wir können hier nicht von Metabiologie noch von superbiologischen Elementen sprechen, aus dem Grunde, weil die Biologie und die Metabiologie dasselbe sind und der Möglichkeit des Gedankenwechsels der Arbeit am Gedankenplasma entspricht, das seinerseits Teil der arischen Biologie ist. Eine mächtige Idee, die ein verborgenes Produkt ist in den Genen der arischen Rasse, ihrem Samenatom, das ihr Blut enthält. So erhält man einen Gedankenwechsel als Mutation nur, weil eine ursprüngliche Reinheit vorhanden war und nur deswegen, weil sie sich in einer Nacht der Zeiten verlor aus Gründen der involutionären Verwandlung, gefördert vom Demiurg, in Vermischung der Divyas mit ihren Tiermenschen, mit ihren Roboter-Golems. Das heißt, nur der Vira, der in seinem Ursprung göttlich war, und nur dieser verwandelt sich in das, was er einmal war, sofern es ihm noch möglich ist, wenn er nicht schon zu tief gesunken ist und mit einer übermenschlichen Anstrengung durch eine Einweihung. Auf diese Weise ist dieser Gedankenwechsel nicht anders als ein Gedächtnis des Blutes. Es ist die Erinnerung an die Minne, Heimweh nach einem in den Zeitaltern, dem Ursprung der Zeit verlorenen Amor. Und dies gilt nicht für alle. Nur für den Arya, den polaren Arya, eingeführt von der Venus durch das Fenster des Morgensterns. Nur für den Minnesänger. Hans Günther behauptet, je weiter zurück man in der Geschichte der indogermanischen Völker geht, umso mehr findet man eine traditionelle Beachtung der Vererbung und Auslese auch in den Menschen und nicht nur in seinen Haustieren, mit der Sicherheit, dass die Herkunft fast alles entscheidet. Was in unserem Fall zählt, ist ein Auslesevorbild. Und dieses Vorbild wurde in dem nordischen, blonden, langschädligen, blauäugigen Menschen gefunden. Ihm hat man sich mit aller Energie des germanischen Menschen wie einem Ideal zugewandt. Günther fährt fort: Die Übereinstimmung und die Einigkeit eines Volkes können nur gefördert werden durch die einstimmige Erkenntnis dieses eines gemeinsamen psychisch-organischen Vorbildes des edlen Wesens, eine Metavorstellung. Nur wer edel ist, kann adeln. Das Wort Adel kommt von Odal, von Odins Rune, das auch Erbgrundstück, Land, Boden bedeutet. Der germanische Adel war immer bäuerlich. Deshalb muss ein weiser Staat für die auserlesenen Familien das Erbgut schaffen, auf dem sie wachsen und sich erhalten können. Damit ist auf das Problem Blut und Boden hingewiesen. Nur das Bauerntum ist eine ernährende Schicht, alle anderen sind Verbrauchende, sagt Bismarck. Der zündende Prozess, den wir gewöhnt sind, Kultur zu nennen, zieht die Besten in die Städte, die dort unfruchtbar werden. Darum ist eine Schicht von Familien guter Rasse notwendig, die fest im Bauerntum verankert sind. Die Nachkommen, die daraus entstammen, könnten die geborenen Führer des Volkes werden. Ein Volk entsteht auf dem Lande und vergeht in den Städten. Für den liberalen Staat bedeutet das Land nur Wählerstimmen, die im Wirtschaftsprozess einbegriffen sind. Das heißt, zu dem Zweck, den Städten im Sinne der Börse zu nutzen. Was ein Staat für sein Bauerntum tut, das tut er zu seiner eigenen Stärkung und ein anderes dauerhaftes Mittel dafür gibt es nicht. Die SS plante, nach dem Kriege eine Art landwirtschaftlicher Staaten zu schaffen, die von Bauernkriegern geführt werden sollten, wie die alten teutonischen Templer und Ritter im Osten, zum Schutze der weißen Rasse gegen die große asiatische Flut.